Lesung der Botschaft vom 5. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Die Idee. Es würde grundsätzlich genügen, nur nachfolgendes Video studierend zu betrachten. Hierzu der Link bei YouTube. Vor einigen Tagen erst schrieb ich über das Thema des Leichterwerdens hiesiger beseelter Feststofflichkeit unserer Leiber im beginnenden neuen Zeitalter in einem ersten Anschnitt behandelnd, hinweisend, was vielen Lesern bereits auffiel. Die Verringerung physischer Dichte unserer Zellkomponenten, das Schwinden der uns steif machenden Muskelmasse, Garant für restriktiv verändernde Qualität unseres kommenden Menschseins. Hyperion nimmt seinen Aufgang. In jedem lichten Wesen ist plötzlich die innere Lampe, schwarzmagische Sonne, mit einer Strahlkraft von unvorstellbarer Übermacht das hiesige Denken und Erleben aus sich selbst erweckend. Wer darf nicht bei kommendem Höchsten dabei sein, ist hier die Frage. Menschen, die sich dem Tier mittels des satanischen Malzeichens verschenkten, dem Anti allen Lebens, einer Art Feststellbremse hiesigen 3D-Gefildes. Tod, Impfstoff, noch einmal als Warnhinweis an alle noch Tiefschlafenden, die sich freiwillig dem Schadein des Scheiterns aus Angst vor Repressalien hingeben wollen. Der Impfstoff, in welchem der Tod sich versteckt, nicht der Impfstoff, der dem nicht existenten Corona den Tod bringt. Wer diese meine wiederholten Mitteilungen nicht verstand, hat seinen Fortschritt allein verhindert. Stur und Starrsinn eines satano-faschistoiden Systems helfen nicht, mittels Gewalt Lichtaufstrebende von ihrem Lebensplan der Reinheit und Reinigung abzuhalten. Man bedenke, und hierin die Rettung für uns, die wir nach Freisein streben, nur hier in der 3D-Ebene des Materialismus hat der Berg Zion die Macht, über die Gesamtheit der Menschen und damit auch teilweise des Mehrzahlprinzips wegen uns zu beherrschen. Darum weiht uns das heilige Wort der Offenbarung 14 ein, wir, die 144 Millionen, werden auf dem Berg Zion nach dem Siege stehen. In lichteren Höhen der Schwingungsfrequenzen, den Judas und seine eigene 3D-Variante des satanischen Faschismus überwunden haben. Thomas, guten Tag. Mich wunderte schon des Öfteren, warum du manche Wörter mit dem hinzugefügten Buchstaben H schreibst. Ist das Wort danach heilig wegen dem H darin? Ich wollte noch anmerken, dass in mir ein Wandel abläuft, je mehr ich von dir lese. Lieber höre ich deine Texte von dir gelesen. Ich sehe viele Videos und achte auf die Schwingungen in den Stimmen. Da ist etwas ganz Besonderes drinnen, auch in deiner Stimme. Die macht süchtig irgendwie. Danke und Küsse für deine Seele von Susanne. Dankeschön. Im Altdeutschen, liebe Susanne, fand mittels des Wortes die Schwingungsfrequenz des darin inhaltlichen Wertes seine bisher höchste Entsprechung auf Erden. Im Altdeutschen seine bisher höchste Entsprechung auf Erden. Im Anfange, werde dir dieser Weisheit bewusst, war das Wort. Was bedeutet diese Aussage? Die deutsche Sprache ist nicht allein nur die am besten definierende weltweit. Logisch, sie entspringt dem höchsten Geist heiliger Menschen. Sondern hat sie einen besonderen Schwingungswert in ihrem Laut. Wer unserer Muttersprache, Sprache der Urmutter Freia, nicht mächtig ist, diese in Vollkommenheit nicht anzuwenden imstande, dem mangelt es an mütterlicher Zugehörigkeit. Hierin einer der wichtigsten Aspekte, noch einmal die gestrigen Schlüssel der Schöpfung in unsere Erinnerung rufend, eher schreiend. Viele Menschen der heutigen Zeit sind der Muttersprache der Freia nicht mächtig, die seit 700.000 Jahren bereits unser Volk der Deutschsprachigen begleitet. Was dachtest du, Susanne, sprachen unsere Ahnen vor Zehntausenden bzw. Hunderttausenden Jahren, als sie dem Negrit-Geschlecht entsprangen oder den Echsen, den Lurchen, den Einzellern? Musst nicht auch du herzhaft über jene unfassbaren Fortschritte der heutigen Wissenschaft lachen? Dies sollen also die Forschungsergebnisse von Wissenden sein, die Billionen sich aus der Menschenarbeit genehmigten, um letztendlich den naiv Glaubenden auf solch plumpe Weise zu verblöden? Auch sogenannte Deutsche sind nicht mehr deutschsprachig. Wenige sind's auf das Ganze gesehen und daraus geringe Anzahl. Isaias beweist uns den Wahrheitsgehalt ihrer Offenbarung, wenn auch diese vor langen Zeiten ins Wort gebracht. Ein Beispiel: Menschen erwerben aus ihrer Arbeitsleistung heraus Immobilien, die nach dem Eintrag in das sogenannte Grundbuch, Seerecht, Meeresgrund nicht mehr ihnen gehören. Mittels der Erlaubniseinholung per Vertrag übereignen sie die Immobilie der Firma, die sich Staat nur nennt. In einem zeremoniellen Akt wird die Landmasse der Immobilie samt aller dazugehöriger Bauten und selbstverständlich auch den Pflanzen darauf auf dem Grund der See versenkt. Natürlich steckt hinter solch täuschender Struktur egomaner Raub aus reinster Bosheit jener Satanisten, die aus Tier-Mensch-Kreuzungen hervorgingen. Ein Notar regelt den Diebstahl im Sinne der Staatssimulation im Hintergrunde, deren willfähriger Diener er ist. So du die Runen betrachtest, erfährst du reinste Wahrheit. Notar, Not des Adlers, Not des reinsten Geschlechts auf Irta, der Deutschsprechenden, Not des Sonnengeschlechts. So langsam sollte ein spiritueller Keim in jedem uns Zugehörigen erwachsen sein. Eigentum, wie zur Zeit des Aufgangs der Menschheit, ist nur noch marginal im Auge des Betrachters. Selbst bei jenen Menschen nicht, die ihre Immobilien ohne Finanzierung beglichen und fortan diese aus Unwissen ihr Eigen nennen. Nur weil ein Mensch Materie aus Eigenmitteln bezahlte, heißt es in der Welt der Schatten noch lange nicht, dass ihm der Erwerb auch gehört. Mensch muss nur Spielregeln erfüllen, die sogenannte Grundsteuer der Firmen, jene sich aus Täuschung des Betruges wegen Staaten nur nennen, regelt den Eigentumsvorbehalt. Würde ein Mensch Nutzungsgebühren für wahres Eigentum bezahlen müssen? Oder besser gefragt, bezahle ich Grundsteuern für mein Eigentum, das sich bewiesenermaßen in meinem Eigentum befindet und zudem an Land, sprich dem preußischen Landrecht unterliegt, egal wo sich mein Eigentum befindet? Ich, der Preuße, bin rechtmäßiger Eigentümer dieser meiner Immobilie und so hat kein Dritter daherzukommen, mir mittels Täuschung im Rechtsverkehr seinen falschen Weg zu definieren. Was mein Eigen ist, lege ich, mein Schöpfer auf Erden, fest. So hat alles im Rahmen dieses Formates Gesagte seine eigene kleine Mitheilung. Ursubstanz unserer von Heil geprägten Rasse lichter Wesen ist die Botschaft aller Vollkommenheit. Eine Mitteilung ist eine Notiz. Ob wahr oder falsch, spielt keine Rolle. Erst der Buchstabe H im Worte erhöht das Gesagte zum wahren Werte einer Mitheilung. Dir darin sagend, du wirst höchstes Heil durch allein das Überbrachte deines Tages erfahren. Erst wird dich das Wort der Wahrheit geistig tangieren, danach du diese Wahrheit in deinem Solar Plexus, deiner inneren Sonne, worin du dein inneres Gold, Isais, erschaffst, zu einer Emotion des Gutfühlens erarbeitest, um danach in reinster Gewissheit, anstatt im Glauben, zu sein. Dein Weg ist der des Lichtarbeiters. Nur eine einzige Sprache ist zur Allmacht imstande, denn in allem Anfange war das Wort. Hier hast du, lieber Leser, das Wort allen Anfangs. Es ist deine Aufgabe zu erarbeiten, Arbeiter, Sonnenanbetung deiner inneren Allmacht. Welch unvorstellbare Kraft des goldenen Zeitalters inneren Goldes in dir wohnt. Hyperion ist nicht der Übermensch. Er ist Übermensch hoch unendlich. Ein Beispiel aus meinem direkten Erleben, wozu Mensch nach wenigen Momenten imstande ist, sofern ein anderer Mensch, dem Gewissheit nicht Fremdwort ist, ihm zuträglich wirkt. Gestern traf ich sehr liebe Freunde, die ihre 8-jährige Tochter mit zu Besuch brachten. Denke nicht, es handelte sich bei diesem Wesen um ein Kind, das im Buddelkasten spielt. Schnell erkannte ich ihr Potenzial, das fernab dem von anderen mir geläufigen Menschen ist. Im Laufe der Stunden des Tages gelangte die kleine Lady an einen Sitzball. Du kennst sicher diese großen Bälle, die zur besseren Wirbelsäulenhaltung bei sitzenden Tätigkeiten dienen. Schnell hüpfte meine kleine Freundin wie wild auf dem Ball herum, fiel immer wieder runter. Als ich ihr sagte, dass eine Freundin von Larissa mit Anlauf auf solch einen Ball heraufspringt, danach aber kniend im Gleichgewicht auf dem Ball hocken bleibt, sagte die kleine Lady, so etwas könne sie gar nicht. Ihr fehle leider jegliches Gleichgewicht. Keinesfalls, betonte ich, du kannst alles und noch viel mehr sie anfeuern, denn Kinder sind die besten Schöpfer. Sofort gab ich ihr mit meinen Händen Hilfestellung. Sie kniete auf dem Ball, etwas sehr wackelig zu Beginn, aber imposant im Wollen. Einige wenige Minuten später, meine Hände brauchte ich nur noch, um ihr die Möglichkeit des eventuellen Haltes zu gewähren. Doch wir berührten uns gar nicht. Entschuldigung. Meine unaufhörlichen Worte ließen sie wachsen. Sie wurde sicher und gerade in ihrer Statur. Also bat ich sie, ihre Augen zu schließen, sich immer sicher zu sein, sie könne noch viel mehr und ich würde sie halten, egal was auch geschehen mag. Danach fasste ich ihre Hände, bat sie aufzustehen. Im ersten Moment, noch etwas wackelig, stand die kleine Diva auf dem Ball. »Bitte, lass mich nicht los, Tom«, waren ihre zittrigen Worte. »Immer schenke ich dir Halt«, meine Antwort. Sie wurde sicher. Nur ein paar wenige Augenblicke später, ich sagte ihr, meine Hand auf ihrem Solarplexus liegen, sie solle hierin ihre Mitte finden, sich dort hineinfühlen und vollkommen stabil aus dem Gefühl nun stehen. Weiter brauchte es nur der Gewissheit, ich passe auf sie auf, werde sie nicht fallen lassen, sie wird alleine auf dem wackeligen Ball stehen, der fest wie Beton unter ihren Füßen ihr erscheint. Dort stand sie nun, ihre Augen zu, fest verwachsen in ihrer Mitte, ihrer inneren Sonne, nicht zu verrücken, wie ein Anker, der sie mitten im Leben hält. Mein Platz war hinter ihr, sie unendlich für ihre Leistung bewundernd. Gänsehaut. Ja, ich weiß, lieber Leser, alles nur Pillepalle. Wie soll dieser beschriebene Unsinn die Welt hin zum Freisein wandeln? Deine Gedanken, stimmt's? Der Weise wird erkennen, wozu wir imstande sind. Stelltest du dich mal auf solch einen Ball, nur um deine Festigkeit in der Welt zu betrachten, deine Festigkeit gegenüber den Täuschungen, die uns aus der Mitte zu bringen versuchen? Versuche es einmal. Beginne mit dem Knien auf dem Ball, bevor du die Meisterklasse des Darauflaufens dir vornimmst. Meine kleine Freundin wird beim kommenden Zusammentreffen die Straße rauf und runter rollen auf diesem weichen Ball. Diese Eingebung habe ich ihr gestern eingepflanzt und sie wird unendliches Meer meistern. Was erhielt in deinem Leben Meisterschaft, was du bis hierhin als Keim in deiner Sonne begrüßen durftest?